WDR 3 Hörspiel. Vom Leben mit Morbus Parkinson erzählt unser Hörspiel, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Heute ist es die Fortsetzung einer lakonisch-poetischen Auseinandersetzung mit dieser unheilbaren Krankheit, für die Bewegungs- und Reflexstörungen, Zittern und Muskelsteifigkeit typisch sind, oft auch ein langer Leidensweg, schon ehe es überhaupt mal eine Diagnose gibt. Von so einem langen Prozess der Diagnose erzählte gestern der erste Teil, Nicht mein Bein. Nun, ein gutes Jahrzehnt später, begleiten wir den Protagonisten der Geschichte auf den Wanderschaften durch die Therapien und das Leben. Ende der Saison. Von Klaus Fehling. Regie Jörg Schlüter. Heute ist hier das Ende der Saison. Die ersten Tiere kamen schon, um nachzusehen, ob endlich wieder Ruhe herrscht. Gestern traf ich auf dem Weg zum Zähneputzen eine Erdkröte. Ein großes, braunes Tier, das mir schwerfällig vor die Füße sprang. Das war so ein Geräusch, wie wenn ein schwerer, nasser Mantel auf den Boden fällt. Und heute, kurz vor dem Sonnenaufgang, stand ich zum ersten Mal in meinem Leben einem Wildschwein gegenüber. Das stolze Tier war, genau wie ich, erstaunt und wie angewurzelt stehen geblieben. Dann ist es zurück in seinen Wald gelaufen und ließ mich stehen. Die Tage sind jetzt endlich nicht mehr so heiß. In diesen letzten Nächten schwirren Tausende von silberweißen Motten im Licht der Wegbeleuchtung. Ich kann sie nur mit Mühe von den Sternen unterscheiden. Seit Jahren schon werde ich zuverlässig um 5 Uhr wach, weil dann die Wirkung des Medikaments nachlässt. End-of-Dose-Akinese. Dann fällt es mir schwer, ruhig bei dir liegen zu bleiben, weil meine Beine die Unbewegtheit nicht aushalten. In den letzten Wochen habe ich schon sehr viele Sonnenaufgänge erlebt. Dieser hier war ganz besonders schön. Heute ist das Ende der Saison. Ich gehe noch einmal zurück an den Anfang. Es ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Ich war noch keine 30. Der Sommer, in dem ich das Zittern zum ersten Mal bemerkt habe, war ähnlich heiß wie dieser. Der Beginn der Reise, die mich hierher unter den Sternenhimmel an diesen Fluss geführt hat, in dessen Wasser ich gestern noch flussaufwärts gewandert bin, dieser Anfang war vor 13 Jahren, als das Problem nach einer langen Suche endlich einen Namen bekommen hatte. Zur aktuellen Anamnese ist zu berichten, dass der Patient vor 8 Jahren ein Zittern im Bereich des linken Beines verspürt habe. Dieses habe sich dann im Verlauf langsam progredierend auf das rechte Bein sowie auf beide Arme ausgeweitet. Zusätzlich gibt der Patient eine ausgeprägte Steifheit der Extremitäten an, beklagt Muskelkrämpfe, eine Zunahme des Zitterns bei Aufregung sowie eine Veränderung der Schrift. Beide Arme ausgeweitet. Zusätzlich gibt der Patient eine ausgeprägte Steifheit der Extremitäten an, beklagt Muskelkrämpfe, eine Zunahme des Zitterns bei Aufregung sowie eine Veränderung der Schrift. In der psychischen Untersuchung fand sich ein wacher, bewusstseinsklarer, allseits orientierter Patient. Was haben die anderen Untersuchungen ergeben? In der neurologischen Untersuchung fand sich ein rechtshändiger Patient ohne Meningismus. Hirn-Nervenstatus unauffällig. Die Muskeleigenreflexe sind an der oberen Extremität seitengleich mittellebhaft, an der unteren Extremität seitengleich lebhaft erhältlich. Spastische Zeichen fehlen. Keine Paresen. Die Muskeleigenreflexe sind an der oberen Extremität seitengleich mittellebhaft, an der unteren Extremität seitengleich lebhaft erhältlich. Spastische Zeichen fehlen. Keine Paresen. Sowohl an der oberen als auch an der unteren Extremität ein rechtsbetonter Rigor. Dysdiadochokinese links betont. Koordination im Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch regelrecht. Ausgeprägter Ruhe- und Haltetremor. Vermindertes Mitschwingen der Arme. Hypomimie sowie posturale Instabilität beim Zugtest. Positives Zahnradphänomen. Stand- und Gangvarianten unsicher. Romberg- und Unterberger Tretversuch ohne gerichtete Fallneigung. Mikrographie. Im PET mit 18F-Dopa zeigen sich deutliche Erniedrigungen des Dopaminstoffwechsels in beiden Putamina. Auf der linken Seite deutlicher ausgeprägt als auf der rechten Seite. In Zusammenschau mit den hier durchgeführten Raclopride-PET sprechen die Befunde für das Vorliegen eines idiopathischen Parkinson-Syndroms. Oh. Scheiße. Ja. Es begann mit einer Prognose. Was bedeutet das? Treiben Sie Sport? Achten Sie auf einen geregelten Alltag. Vermeiden Sie Stress, unbedingt. Nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig. Halten Sie dabei die Einnahmezeiten unbedingt ein. Dann können Sie damit noch viele Jahre gut zurechtkommen. Wie viele Jahre? Und was heißt zurechtkommen? Die Verläufe können sehr unterschiedlich sein. Sie sind noch jung. Und jeder Parkinson ist anders. Bereiten Sie sich darauf vor, irgendwann, vielleicht in 10, vielleicht auch erst in 15 Jahren, auf Hilfsmittel wie einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Mit meinen beiden Beinen stand ich gestern noch hier im kalten, klaren Wasser zwischen den Fischen, die flussaufwärts zogen. Was auch immer sie dort wollten. Sie können offenbar nicht anders. Ich bin ihnen ein Stück gefolgt, den Fischen. Und dann, wo das Ufer wieder flacher wurde, zurück an Land, um meine Tabletten zu nehmen. Ich achte sehr darauf, die Zeiten einzuhalten. Jedes Jahr feiere ich meinen Geburtstag ohne Räder unten dran. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte ich mir einen Gehstock mit einem silbernen Entenkopf als Knauf angeschafft. Das machte es leichter, dachte ich. Vor allem in der Straßenbahn oder im Bus musste ich weniger erklären. Man konnte es mir ja nicht ansehen, was es ist. Aber es ist auch schon lange nicht mehr zu übersehen. Mein manchmal gebückter Gang, die kleinen Schritte, 13 für eine Drehung meines Körpers, die leise Stimme, die Starre und die Überbewegung durch die Medikamente, die Unsicherheit beim Stehen, das manchmal ausdruckslose Gesicht. All das musste doch Fragen aufwerfen, dachte ich. Der Stock sollte die Antwort sein. Aber die wenigsten Fragen. Möchten Sie sich hinsetzen? Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wissen Sie, ich habe... Irgendwann habe ich ihn dann mal irgendwo vergessen und erst zu Hause bemerkt, dass der Stock nicht mehr da ist. Heute habe ich 2 davon in meinem Schrank. Dort warten sie darauf, gebraucht zu werden und geben mir ein sicheres Gefühl. Vor wenigen Wochen noch sah ich auf einem Hügel bei der Ruine eines alten Klosters, das wir 2 uns angesehen haben, eine Gottesanbeterin. Du hättest sie für einen etwas zu grünen Ast auf dem Geröll halten können. Sie war etwas, das nicht an diesen Ort zu passen schien, aber dennoch dort lebte. Beim zweiten Hinsehen erkannte ich die Heuschrecke. Ein schönes Insekt. Die sind extrem selten. Ich habe sie dir gezeigt, so wie ich dir auch von den Sonnenaufgängen erzähle. Ich achte mehr auf solche Einzelheiten. Jetzt. Es war ein schöner Ort dort bei dem Kloster. Ich schreibe aber schon lange nicht mehr alles auf, weil mir das Schreiben nicht mehr so leicht fällt wie früher. Liste der Dinge, die nicht mehr gelingen. Rückwärts eine Treppe hinaufgehen und dabei eine volle Tasse tragen. Stromschnellen durchqueren. Tanzen, als ob niemand zuschauen würde. Das konntest du noch nie. Aber ich hätte es gerne gelernt. Vielleicht. Ich kann das auch nicht. Und ich habe keinen Parkinson. Dies ist unsere Hochzeitsreise. Seit 7 Wochen sind wir unterwegs. Nur du und ich. Und alles, was zu uns gehört. Die ersten Wochen damals nach der Diagnose in der Klinik habe ich mich unbesiegbar gefühlt. Heute weiß ich, dass es dafür für diese ersten Wochen der Behandlung einen Namen gibt. Zuerst gaben sie mir einen Dopaminagonisten. Das ist eine Substanz, die einen bestimmten Transmitter in seiner Wirkung imitiert. Dabei besetzt der Agonist den entsprechenden Rezeptor und aktiviert die Signaltransduktion in der Zelle. Plötzlich konnte ich wieder stillsitzen und lange Spaziergänge machen. Alles war wie früher. Sie nennen diese Phase, in der die Medikamente noch so gut wirken, dass man glauben könnte, wieder vollkommen gesund zu sein. Honeymoon. Sie erklärten mir, dass ich vorsichtig sein müsse mit der Impulskontrolle und dass ich nicht aufhören sollte, vor die Tür zu gehen. Das hätten sie mir gar nicht sagen müssen. Ich wollte ja gar nichts anderes als sofort loslaufen wie ein kleiner Junge, der die Windpocken überstanden hatte. Es kann zu folgenden Nebenwirkungen kommen. Schwindel. Ja, schon gut. Wichtig ist, dass Sie helfen, dass es vorbei ist. Ich wollte nur noch laufen, überall hin. Unwillkürliche Bewegungen des Gesichts, abnorme Träume, Verhaltensauffälligkeiten, Zwänge, Wahnvorstellungen, Schlaflosigkeit. Es war herrlich, über Stock und über Stein. Das Leben ging weiter. Müdigkeit. Der Krankheitsverlauf kann sehr unterschiedlich sein. Die Medikamente können das Fortschreiten des Untergangs der betroffenen Nervenzellen in ihrem Gehirn zwar unter Umständen verlangsamen. Endlich! Seht her, ich laufe! Aufhalten lässt sich die Krankheit bisher nicht. Ich fühlte mich wie? Herr Doktor, ganz kurz. Entschuldigung. Was bedeutet das jetzt? Die Patienten sollten vom Arzt und ihren Angehörigen regelmäßig hinsichtlich Verhaltensauffälligkeiten wie krankhafter Spielsucht, krankhaft gesteigertem Geschlechtsdrang, zwanghaftem Geld ausgeben oder einkaufen, Essattacken und Esszwang beobachtet werden. Ich fühlte mich so wie... Ich fühlte mich wie... Wenn solche Symptome auftreten, sollte die Behandlung möglicherweise geändert werden. Ich erinnere mich noch an den Anfang und daran, wie es war, als der Honeymoon dann vorbei war. Zu Beginn schien es so, als wäre alles trotzdem wieder einfacher geworden. Morgens und abends eine Tablette und die Steine in meinen Taschen verloren ihr Gewicht. Ich weiß das, wir bringen das. Das ist tiefer und begeistert. Wie ein junger Hund auf einer Wiese lief ich herum und verschenkte mein Herz mit Leichtigkeit an jeden neuen Anfang. Lesen Sie sich den Vertrag noch einmal durch und unterschreiben Sie hier und hier und hier. Das ist alles? Ja, das ist alles. Viel Spaß damit. Den will ich haben. Vielen Dank. Es machte mir nur wenig Mühe, alles zu sein, was ich wollte. Manchmal trauerte ich den Jahren nach, die ich verloren hatte. Aber ich schaute nach vorn. Going down my knees, baby, to adore me. see its misery and torture for me. And I'm misunderstood. Try as hard as you can. I've tried as hard as it could to make you see how important is it for me. Alle paar Wochen ließen die Ärzte mich in der Luft Klavier spielen und fragten, ob ich gut schlafe oder Depressionen hätte. Manchmal änderten sie die Medikation. Pramipexol, Ropinirol, Rasagilin, Rutigotin. Die möglichen Nebenwirkungen sind... Stopp! Ich brauche eine Pause. Ich ließ mich treiben, floss abwärts, wo der Strom immer breiter wird. Ich möchte raus! Ausgerechnet jetzt? Jetzt, ja! Und du wolltest doch unbedingt hierher! Ich muss hier raus! Jetzt! Ich konnte alles sein. Alles, was ich wollte. Ich wollte immer schon ein Popstar sein. Here's a plea from my heart to you. Nobody knows me as well as you do. Es könnte möglicherweise im Zusammenleben zu Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise Halluzinationen, Vergesslichkeit, Demenz, Unruhe und Bewegungsdrang, Weglauftendenzen, Wahnideen, Psychosen oder Aggressionen kommen. Diese Symptome können sowohl Merkmale der Parkinson-Krankheit als auch Nebenwirkungen der Medikamente sein. Bei ersten Anzeichen sollten Sie daher unbedingt Rücksprache mit dem behandelnden Neurologen halten. Wie wahrscheinlich ist das? Diese Probleme können auftreten, müssen aber nicht. Allerdings war ich morgens ein anderer als am Abend zuvor. Hallo? Ich habe eine Lieferung für Sie. Ja, wo soll ich sie hinstellen? Ah. Wenn Sie dann bitte hier noch unterschreiben würden... Kann ich das erstmal durchlesen? Sie quittieren damit nur den Empfang. Liste der Dinge, die nicht mehr gelingen. Eine lesbare, wiedererkennbare Unterschrift leisten. Der Strömung etwas entgegensetzen. Längere Strecken Autofahren. Briefe rechtzeitig beantworten. Da das idiopathische Parkinson-Syndrom vornehmlich durch das Absterben der dopaminproduzierenden Zellen im Mittelhirn gekennzeichnet ist, kommt es durch den Mangel an Dopamin, einem wichtigen Botenstoff für die Reizweiterleitung, zu einer Verminderung der aktivierenden Wirkung der Basalganglien auf die Großhirnrinde und dadurch zu den Bewegungsstörungen. Heute verstehe ich das. Aus diesem Grund geben wir Medikamente, die zu einer Erhöhung des Dopaminangebots im Gehirn führen oder das fehlende Dopamin ersetzende Arzneistoffe. Die Dopaminagonisten. Dopaminagonisten ahmen an den Dopaminrezeptoren die Wirkung von Dopamin nach. Die Patienten sollten keine Tätigkeit ausüben, bei denen sie durch eingeschränkte Aufmerksamkeit sich selbst oder andere gefährden oder in Lebensgefahr bringen können. Würden Sie das jetzt bitte unterschreiben? Ungern. Was soll das? Warum beobachten Sie mich? Lassen Sie das. Sagen Sie, läuft da bei Ihnen irgendwo Wasser? Hallo? Ich möchte ans Ufer. Hört mich jemand? Ich griff nach jedem Ast, den ich zu fassen bekam. Beziehungen scheiterten. Es musste etwas passieren. Es gibt ein Medikament, das wesentlich effektiver ist und im Vergleich zu einem Dopaminagonisten viel weniger mit Nebenwirkungen behaftet ist. L-Dopa. Das will ich haben. Warum geben Sie mir das nicht? Nach mehrjähriger Einnahme von L-Dopa können unwillkürliche Bewegungen, sogenannte Dyskinesien, auftreten. Sie sind noch sehr jung. Sie haben noch viele Jahre vor sich. Ganz ohne die Agonisten geht es leider auch heute nicht. Ich nehme aber jetzt viel weniger davon. Stattdessen nehme ich 6-mal täglich L-Dopa. So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Sie sind noch jung und haben noch viele Jahre ihres Lebens vor sich. Ich fühle mich jetzt wieder mehr wie ich selbst. Und ich bin mir selbst nicht mehr so unzuverlässig. Ich achte aber auch heute noch darauf, mein Zelt nicht so weit weg von den Toilettenhäuschen aufzubauen. Nicht nur, weil ich, wenn ich nachts raus muss, oftmals nur sehr kleine Schritte machen kann, sondern auch wegen des niemals ganz verschwundenen Gefühls, dass mich alle immer anstarren. Da ist es mir lieber, wenn ich an möglichst wenigen Menschen vorbeitrippeln muss. Manchmal, ganz selten, vermisse ich in solchen Situationen meinen Gehstock mit dem Entenkopf. Aber hier werden keine Fragen gestellt, die eine Antwort erfordern würden. Wenn ich dann am Ziel bin, habe ich das meist schon wieder vergessen. Ich halte mich gern an Orten auf, wo es normal ist, nicht normal zu sein. Es war ein stolzes Tier. Irgendwie voller Selbstbewusstsein. Das Wildschwein von heute Morgen. Ich bin ein Experte geworden. Ich habe gelernt, dass kein Tag wie der andere ist. Ich habe gelernt, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ich lernte alles über Akinese, Ataxie, Atetose, Dystonie, Bradyphrenie, Dysarthrie, Dyskinesie, End of Dose, Peak of Dose, Haltetremor, Hyperkinesie, MAO-Hämmer, Botenstoff, Levodopa, Wearing Off, Retropulsion, Spätkomplikation, Rigor, Tremor, Propulsion, Dopamin, Acetylcholin und das Zahnradphänomen. Ja, mit der Zeit lernte ich dann auch, damit zu leben. Mit fast allen Konsequenzen. Sie werden eine stark orange-gelbe Verfärbung Ihres Urins bemerken. Damit werde ich leben können. Liste der Dinge, für die Lösungen gefunden werden müssen. Planung der Zukunft, der Karriere und des gesamten weiteren Lebens. Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten. Regelmäßige Betreuung durch Fachärzte. Weiße Unterwäsche. Was ich kann und was ich nicht kann, ändert sich von Tag zu Tag. Wenn ich heute die Augen schließe und etwas schreiben will, auf ein Blatt Papier. Liste der Dinge, für die manchmal die Kraft nicht reicht. Dann kann ich nicht sicher sein, was am Ende auf dem Papier ankommt. Ich weiß erst, ob da anstelle der Worte nicht nur ein gekrakelter Strich zu sehen ist, wenn ich die Augen wieder geöffnet haben werde. Es ist, als ob ich alles, was ich tue, noch einmal von außen betrachten und überprüfen muss, während ich es tue. Nur noch das Wenigste gelingt so nebenbei, wie Fahrradfahren oder Gitarre spielen oder... Das ist so anstrengend. Und es ist nicht leicht zu erklären, dass mich etwas, was ich eben noch problemlos geschafft habe, im nächsten Moment... total überfordert. Wie soll man das auch verstehen, wenn man das nicht erlebt? Nee, komm. Echt jetzt? Mit dir kann man nirgendwo hingehen. Doch, das geht. Nur halt nicht immer. Mir reicht das jetzt. Liste der Dinge, die nicht mehr so wichtig sind. Erwartungen erfüllen, um jeden Preis. Auf Partys zu den letzten Gästen gehören. Bei Konzerten ganz vorne an der Bühne stehen. Bei allen beliebt sein. Keine Schwächen zeigen. Ein paar meiner Freunde haben mir übel genommen, wenn ich mich eine Weile nicht gemeldet habe. Die meisten haben das aber dann irgendwann verstanden. Wenn auch nicht alle. Heute versuche ich, keine Versprechen mehr zu geben, die ich möglicherweise nicht einhalten kann. Das gelingt mir noch immer nicht wirklich gut. Liste der Dinge, die noch zu verbessern sind. Ich habe mir Wanderschuhe und einen Rucksack gekauft. Siehst du das Kloster dort auf dem Berg? Aha. Oh, von da kann man sicher sehr weit ins Tal schauen. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh. Lass uns einfach probieren. Die saß da einfach so mitten auf dem Weg. Beinahe wäre ich aus Versehen draufgetreten. Ich hatte vorher noch nie eine Gottesanbeterin gesehen. Und du hattest recht. Wir konnten das ganze Tal überblicken. Natürlich sind da noch andere mit ähnlichen Problemen. Ich bin ihnen lange aus dem Weg gegangen. Das tue ich heute nicht mehr. Die meisten sind älter als ich, am Ende ihres Berufslebens. Was konnten die schon wissen darüber, wie es einem geht, der so ist wie ich? Dachte ich. Aber das war ein Irrtum. Anfangs dachte ich, ich könnte denen helfen und drängte ihnen ungefragt Ratschläge auf. Dabei hätte ich eigentlich wissen müssen, dass jemand wie ich denen, die glauben, besser zu wissen, was uns hilft, als wir selbst, besser aus dem Weg geht. Schlimmer noch sind die, die glauben, sie wüssten, wie wir sind. Die mit der Menschenkenntnis sind die schlimmsten. Ich fühlte mich wohler, wenn ich auf der Seite der Helfenden war. Ich wollte nicht sehen, dass ich selber Hilfe brauchte. Ich traf dann mit der Zeit auch auf andere, die so sind wie ich, die noch jung waren, als es bei ihnen anfing. Es beginnt meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Trifft mehr Männer als Frauen. Einer ist Koch gewesen von Beruf. Der hat seinen Geruchssinn verloren. Jeder Parkinson ist anders. Ich bin kein Einzelstück. Ebenso wenig wie die Gottesanbeterin, die Kröte oder das Wildschwein. Liste der Dinge, die das Leben schön machen. Unter den Sternen schlafen. Musik. Bonjour. Bonjour. Begegnungen. Ich habe mich an vieles gewöhnt. Manches, von dem ich dachte, ich würde es nie wieder können, geht doch noch. Oder wieder. Für vieles habe ich Strategien gefunden, es trotzdem zu schaffen. Das ist oft leichter, als ich dachte. Ich will nicht aufhören zu lernen und mich immer wieder der Strömung entgegenstellen. Ich habe gelernt, die Grenzen zu verschieben. Ich werde nicht aufgeben. Ich messe und vergleiche mich aber nicht mehr so oft mit den anderen, mit denen ohne Parkinson. Ein Zelt auf- und abbauen kann ich immer noch ganz gut. Woran ich mich nur schwer gewöhnen kann, ist, jeden Tag neu herausfinden zu müssen, was ich kann und was nicht. Und wie lange es noch geht. Das macht mich manchmal traurig. Ich schaue aber nicht mehr so oft zurück und trauere nicht mehr über das, was gewesen ist. Ich bin dankbar für das, was ist. Jeder Tag ist ein Geschenk. Ich bin so froh, dass du nicht aufgegeben hast. Und dass du mich, wenn du etwas mit mir unternehmen willst und ich nicht kann, immer noch ein zweites und manchmal auch ein drittes Mal fragst. Ich würde mit niemandem tauschen wollen. Kein Einzelstück sein. Wir sind auf unserer Hochzeitsreise. Seit 7 Wochen liegen wir jetzt schon jede Nacht unter den Sternen. Und heute ist das Ende der Saison. Aber noch lange nicht das Ende unserer Reise. Ende der Saison von Klaus Fehling. Es sprachen Samuel Weiß, Janina Sachau, Robert Dölle, Svenja Wasser, Carlos Lobo, Name Alai, Rainer Hohmann, Thorsten Peter Schnick, Therese Dürrenberger, Steffen Räuber, Lilium Lewald, Volker Risch und Freier Hattenberger. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Sebastian Nuhl. Regieassistenz: Freier Hattenberger. Regie: Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Dramaturgie: Thomas Leutzbach. Jeden Tag ist Hörspielzeit, immer ab 19 Uhr. Und jederzeit online auf hörspiel.wdr.de.